Zum 49. Gründungstag der Vereinigung Südostasiatische Staaten gab das ASEAN-Komitee in der DVRK am 8. August ein Bankett. Die Mitarbeiter des DVRK-Außenministeriums wurden dazu eingeladen. Zugegen waren dabei der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Malaysias und Vorsitzende des ASEAN-Komitees in der DVRK, Mohammad Nizan bin Mohammad, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos, Ponkam Intaboadi, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Indonesien, Bambang Hendrasto, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam, Pham Biet Hung, und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Königreichs Kambodscha, Opsisawada.